kleinen und großen Freunden. Hallo, hallo, die Radio, das macht die Menschen lieb froh. Vom Grieße, des Nichtro, die Leitung fährt mein junges Herz Radio. Hallo, hallo, das Mikrofon kennt selbst der kleinste Singelton. Weiß jeder, ich bin da, wenn irgendwas geschah, und so laut hurra. Hier ist die Nora für mich, der Hector mit dem Kind, die Nora für mich, der Hector mit dem Kind. Hier ist die Nora für jeden Mann, wer zweimal im Monat noch bezahlen kann. Hier ist die Nora für dich, mein Kind. Wenn wir beide ganz allein zu Hause sind. Bravo, bravo, an meinem Brand. Bravo, bravo, hast du gemacht, verdienten nun. Ich will es tun. Ich fühle nie dich bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Wen meint ihr denn? Von allen den Mädchen so flink und so blank, gefällt dir am besten? Hannelore, Hannelore, hüpft in Form wie der Tore. Hannelore, Hannelore, die wohnt zum Winter am Tore. Fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, fling, auf Fliegerwelten, erfliegen Ravinen vor. Gut, du, eine Uhr ist abgelaufen. Ich trage, wo ich gehe, ist eine Uhr bei mir. Wie viel ist geschlagen vor? Der erste Teil ist aus. Ach, dank, dass ihr mich umgewendet, nun wird der zweite Teil gesendet. Tausend Dinge, tausend Sachen, teils zum Weinen, teils zum Lachen haben wir euch schon gesendet. Heute selber uns gespendet. Das erhöht doch unseren Kredit. Ewig. Geh in ein Kloster, Ophelia. In Hamburg, da wartet ein Mädel auf dich, ihr klopft das Herzchen so fürchterlich. Alle Zeit hat gewartet, alle Zeit. Ja, die Mädel, sie werden nicht gescheit. Und kommt so zurück, wenn die Zeichen sind, wenn rings um die Alter die Gäste grüßt, ja, dann jubelt es ja auf den Erheiß. Dein Mädel, mein Schatz, war dir treu. Thank you. Thank you.